Der reiche Gott wirft seinen Überfluss auf uns, die wir ohne ihn auch nicht den Odem haben. Sein ist es, was wir sind. Er gibt nun den Genuss, doch nicht, dass uns allein nur seine Schätze lahmen. Sie sind die Probestein, wodurch er macht bekannt, dass er der Armut auch die Notdurft ausgespendet. Als er mit milder Hand, was jener nötig ist, uns reichlich zugewendet. Wir sollen ihm für sein gelehntes Gut die Zinsen nicht in seine Scheuren bringen. Barmherzigkeit, die auf dem Nächsten ruht, kann mehr als alle Gab ihm an das Herz dringen.